Provinzbriefe. Hörspiel von Barbara Honigmann. Nach ihrem Briefroman Alles, alles Liebe. Erster Teil. Anna an Eva. Prenzlau, den 1. November. Liebe Eva, das erste Wort, das ich in Prenzlau hörte, war Zigeuner. Jemand rief es mir nach, kaum dass ich ein paar Schritte aus dem Bahnhof getan hatte, auf der Suche nach meinem Hotel. Aber so viel ich mich umgesehen habe, da war kein Mensch und kein Hotel weit und breit. Dann habe ich es schließlich am anderen Ende der Stadt gefunden, am Rande des Parks des Friedens. Und auf dem Wege dahin ist mein Mut immer tiefer gesunken, sowie meine beiden Taschen immer schwerer wurden. Die Straße, in der das Hotel liegt, es ist aber bloß eine Kneipe, über der sie noch ein paar Zimmer vermieten, heißt Straße der Völkerfreundschaft. Wie könnte es auch anders sein? Eva, meine Adresse für die nächsten 8 Wochen lautet 21 Prenzlau, Parkhotel, Straße der Völkerfreundschaft 55. Bitte schreibe mir oft in die Straße der Völkerfreundschaft, so oft es nur geht. Ich werde dir auch oft schreiben. Wir sind jetzt völlig aufeinander angewiesen in unserer Zerstreuung. Irgendwann muss jeder ein erwachsenes Leben beginnen, haben wir doch herausgefunden. An den langen Tagen im Espresso, in den langen Nächten in unseren Küchen und in der Volksbühnenkantine Tag und Nacht. Die Frage war nur noch, wer fängt an damit? Es klang ja auch eher wie eine Aufforderung zum Spiel, besonders aus dem Munde unseres Philosophenkleeblatts, das zwar immer viel zusammen philosophiert, aber was Möglichkeit und Wirklichkeit betrifft, bleibt es eher theoretisch. Dann hast du es als Erste gewagt, wahrscheinlich weil du Schauspielerin bist und spielst. Und ich folge dir jetzt in dieses Abenteuer und finde mich erst einmal an dem Ort wieder, den ich am allermeisten auf der Welt hasse, in der Provinz. Doch wer weiß, vielleicht wird hier etwas ganz Neues beginnen. Eva, ob wir eines Tages zwischen unserer Faulheit und unserem Größenwahn einen Weg hinaus in ein vernünftiges Leben finden? Ich fühle mich jetzt schon ganz verloren. An das Espresso denke ich jetzt wie an ein fernes Land hinter dem Meer. Und an alle unsere Freunde wie an eine Familie, aus der ich halb entführt und halb verstoßen worden bin. Sind das Symptome des Erwachsenseins? Nachdem wir uns gegenseitig ein paar Tage observiert haben, hat mir die Theaterleitung heute einen Vertrag vorgelegt. Auf dem Deckblatt steht, dass ich meine Fähigkeiten als sozialistische Künstlerpersönlichkeit in enger Verbindung mit der Arbeiterklasse bewusst einzusetzen und mich auch dauernd weltanschaulich weiterzubilden habe. Steht das etwa auf allen Theaterverträgen? Steht das auch auf deinem Vertrag? Im Innenteil sieht es schon viel prosaischer aus. Als Gage für die gesamte Inszenierung bekomme ich 800 Mark. Damit dürfte ich noch zufrieden sein, haben sie gesagt, weil Anfänger eigentlich nur 600 Mark bekommen. Dafür muss ich noch 2 Konzerteinführungen halten. Ich habe den Vertrag unterschrieben. Prenzlau, den 1. November 1975. Anna Herzfeld. Der Tag, an dem Pasolini ermordet worden ist, wie mir die Bühnenbildnerin gerade erzählt hat. Sie hat's im SFB gehört. Ist ja schrecklich. Bis jetzt habe ich die Tage hauptsächlich mit Besprechungen in der Dramaturgie, in der Schneiderei, in der Werkstatt, mit der Beleuchtung und der Leitung verbracht. Bei der Leseprobe habe ich immer ganz allein gelacht, an den Stellen, die ich komisch finde. Sonst hat keiner gelacht. Die Schauspieler haben immer nur Fragen rein technischer Art. Alles verwandelt sich hier in Technisches. Und es gab schon einen halben Skandal wegen eines karierten Kleides, das die Bühnenbildnerin und ich vorgeschlagen haben. Bis jetzt ist sie die einzige sympathische Person hier, außer Lutz, von dem ich aber noch nicht viel gehört und gesehen habe. Wenn ich nach Hause komme, hole ich meinen Zimmerschlüssel in der Kneipe an der Theke. Dann will der Wirt erst einmal ein Bier mit mir trinken und fragt mich aus, ob ich Türkin, Italienerin, Kolumbianerin oder natürlich Zigeunerin bin. Manchmal antworte ich ja und manchmal antworte ich nein oder zische was von Regisseurin am Theater, als ob das auch ein Volksstamm wäre. Ich sitze in meinem winzigen Zimmer und der Tisch wackelt, während ich dir jetzt diesen Brief schreibe. Über das, was im Sommer in der Einsiedelei geschehen ist, haben wir nicht mehr gesprochen und es würde mir schwerfallen, darüber zu schreiben. Man sagt ja doch bloß immer Sprüche. Das stimmt doch alles nicht. Und eigentlich will man etwas ganz anderes sagen. Das Wichtigste ist, dass wir nicht auseinanderkommen und noch vieles zusammen sehen und erleben, wenn wir uns doch lieb haben. Deine Anna. Leon an Anna. Heute Morgen. Du sitzt jetzt noch im Zug und hast sicherlich schon deine Stulle und den Apfel aufgegessen. Die Lektüre der Berliner Zeitung wirst du auch schon beendet haben. Und nun guckst du aus dem Fenster. Woran denkst du jetzt, Anna? Ich dagegen bin nur den ganzen Weg wieder zurückgefahren, von Schöneweide bis Pankow, bin die Florastraße wieder hinunter, die Pestalozzi-Straße wieder hinaufgelaufen und in der Wohnung habe ich die Überreste unseres Frühstücks weggeräumt. Butter in den Eisschrank, Brot in den Brotkasten, Teller in den Abwasch Und als ich dann das Bett gemacht habe, ist mir natürlich ganz flau im Bauch geworden. Der Sommer ist endgültig vorbei, Anna, und der Herbst auch schon fast. An dem Birnbaum hinten in meinem Hof hängen nur noch zwei Birnen dran und fast keine Blätter mehr. Ich habe immer noch nicht richtig begriffen, was alles seit dem Sommer geschehen ist, diesem wirren Sommer in der Einsiedelei, und habe noch weniger begriffen, was vorher geschehen ist, vor dem Sommer, bevor du mich kanntest und bevor mich Heinrich in eure Einsiedelei abgeschleppt hat. Ich habe versucht, es dir zu erklären, dieser Trieb einfach alles loszulassen, auch das, was einem noch halbwegs in die Hände gegeben ist. Und jetzt werde ich den Müll runterbringen und dann zu Herrn Horn rausfahren. Wenn ich dort alles erledigt habe, werde ich einen Umweg über das Espresso machen, weil da deine Freunde sitzen und ich hören kann, wie sie deinen Namen aussprechen, wenn sie von dir reden. Ich liebe dich und denke viel zu viel daran. Und liebe dich und denke viel zu viel daran und ich liebe dich. Und denke bitte du auch an Leon. Anna an Mom. Liebe Mom, gut angekommen, alles in Ordnung, Brief folgt. Anna. Anna an Leon. Mittwoch. Lieber Leon, Liebster. Das Schlimmste ist, dass ich jetzt schon wieder auf einen Brief von dir warte, obwohl ich gerade eben einen bekommen habe. Der Wirt unten an der Theke hat ihn mir zusammen mit dem Zimmerschlüssel gegeben. Einen Empfang oder sowas gibt es hier nicht. Du musst dir einfach eine Kneipe vorstellen, wo sie oben noch ein paar Zimmer vermieten. Mein Herz hat schrecklich geklopft und meine Hände haben richtig gezittert, als er mir deinen Brief gab. Und dann bin ich wie eine Wahnsinnige die Treppe hochgerannt in mein Zimmer, habe Tasche, Mantel, Tuch, Schuhe in alle vier Ecken des Zimmers geworfen und mir war richtig schwindelig und schwarz vor den Augen, so dass ich die Schrift fast gar nicht lesen konnte. Das war ein halber Weltuntergang, dein Brief. Das Kuvert war noch ein bisschen offen, Leon. Du hast nicht richtig angeleckt. Da habe ich selbst nochmal an dem Streifen geleckt, weil deine Zunge doch dran gewesen ist. Deinen Brief würde ich am liebsten Wort für Wort abschreiben, um ihn noch mehr in mich aufzunehmen. Leon, ich liebe dich wie die allerdümmste Liese, die vor lauter Liebe alles um sich herum vergisst, alle diese angeblich wichtigen Dinge des Tages und der Arbeit und losläuft bis ans Ende der Welt, bloß um sich einen Kuss von ihrem Liebsten abzuholen. Ja, der Sommer ist Gott sei Dank vorbei. In der Einsiedelei war es schrecklich, weil ich so große Sehnsucht nach dir hatte und eifersüchtig war. So eifersüchtig auf alle Menschen dort, die ich doch so lange kenne. Auf meine engsten Freunde und auf meine beste Freundin sogar. Ich habe mich selber angewidert. Und manchmal wäre ich am liebsten einfach abgehauen. Weg von Liebe, Erregung, Eifersucht und auch weg von Freundschaft und Freundlichkeit in eine ferne Abgeschiedenheit. Prenzlau ist schon meine Probeabgeschiedenheit. Mein Zimmer direkt über der Kneipe ist kärglich, der Tisch schmal. Darauf liegt das Textbuch vom Furchtsamen. Jetzt schreibe ich auf dem Bett mit angezogenen Knien. Und wenn du mich einmal hier besuchst und wir zusammen in dem Bett schlafen, wirst du sagen, es kann ja gar nicht schmal genug sein. Bitte komm mich bloß bald besuchen, denn ich habe jetzt schon so schreckliche Sehnsucht. Ich werde versuchen, jedes Wochenende nach Berlin zu kommen. Bitte hol mich gleich am Zug ab, damit wir keine Minute verlieren. Ich telegrafiere dann die Ankunftszeit. Ich küsse, liebe und umarme dich und sehne mich so sehr nach dir, nach Küssen, Liebe und Umarmung, deine Anna. PS, Leon, ich erinnere mich nicht mehr, wie du aussiehst. Ich weiß es einfach nicht mehr. Eva an Anna. Meiningen, den 4.11.75. Liebe Anna, du hast Glück, dir rufen sie bloß Zigeunerin nach, aber mich nennen sie, weil ich noch diese schreckliche krumme Nase habe, gleich Hexe. Willkommen in der Provinz, Anna. Das ist nun schon meine dritte Spielzeit in Meiningen und ich habe mich noch immer nicht daran gewöhnt. Bin schon so tief gesunken, dass ich tatsächlich überlege, ob ich mir nicht die Nase operieren lassen soll. Wenn ich dich und Alex und unsere Freunde in Berlin nicht hätte, würde ich es hier gar nicht aushalten. Das Theater ist Schmiere und die Leute sind Schweine, jedenfalls die meisten Nazis und Antisemiten. Natürlich steht das Rumgesülze von der Arbeiterklasse auch vorne auf meinem Vertrag. Ich hab's runtergeschluckt, genau wie ich die Hexe runterschlucke. Als Alex neulich nach Meiningen kam, hat er sich gleich mit dem fettesten Schauspieler des Theaters in der Kantine geprügelt, weil der mich verdreschen wollte und wieder Hexe gesagt hat. Ehrlicherweise muss ich zugeben, ich hatte dem fetten Schwein auch vorher ein paar Tropfen Wein auf die Glatze getröpfelt. Danach hatte Alex Kantinenverbot. Heute hatten wir die erste Leseprobe für Held der westlichen Welt. Wir haben in der Probebühne gesessen und gelesen, aber nicht miteinander geredet. Alle meiden mich und rennen gleich wieder raus, wenn das Stück zu Ende gelesen ist. Und ich bin allein in der kahlen Probebühne sitzen geblieben und habe mich zum tausendsten Male gefragt, was ich denn hier bloß verloren habe, was ich hier tue, warum ich das tue, wohin es mich führen wird und wie lange ich das noch aushalte. Ja, ne? Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Der Theaterbetrieb ist vor allem technisch und bürokratisch. Ein Betrieb eben. Keine Spur von Shakespeare oder Molière. Mir kommen hier alle vor wie Bürokraten und Funktionäre, die jeden Anspruch der Kunst und der Komödie längst aufgegeben haben, wenn sie ihn denn je hatten. Das Schlimmste, Anna, ist, dass wir alle so vereinzelt sind. Wir müssten zusammenarbeiten und eine richtige Theatertruppe gründen können. Wir und all die anderen von unseren Freunden, die genauso einsam und vereinzelt an den Provinztheatern sitzen. Bosch und Heidemarie inszenieren jetzt Stella in Schwerin. Ich habe gerade eine Bewerbung dahin abgeschickt und gleichzeitig eine nach Prenzlau. Wenigstens habe ich hier Klaus, den Russischlehrer, mit dem ich wirklich gut befreundet bin. Er ist lieb und verlässlich. Wir gehen manchmal zusammen schwimmen oder wandern, wenn ich mal frei habe. Bis vor kurzem war es ja noch ganz mild hier. Man konnte sogar noch auf den Wiesen schmusen und im Freibad waren wir ganz allein im Oktober. Das Freibad liegt so schön am Berghang. Oben ist der Wald und unten liegt die Stadt und nebenan kann man Äpfel klauen. Der Sommer in der Einsiedelei. Es stimmt, wir haben nicht mehr darüber gesprochen. Wahrscheinlich aus Angst, uns weh zu tun und wegen Leon. Ich war auch in ihn verliebt, ja leider. Aber ich hab's mir schnell wieder ausgeredet, als ich gesehen habe, was mit dir los war und dass auch Alex schon eine unglückliche Miene aufgesetzt hatte. Und vor allem, weil mir Leon Angst gemacht hat. Die Wunde an seinem Fuß, aus der das Gift rinnt, das er geschluckt hat. In der Einsiedelei suchen wir Abgeschiedenheit und Einsamkeit, aber wenn wir ehrlich sind, langweilen wir uns dort auch ein bisschen. Wenn dann ein Neuer auftaucht, wir sind eben so eine Art Horde und das haben wir wahrscheinlich von unseren Eltern geerbt. Die haben doch auch immer zusammengehockt, wenn auch nicht ganz freiwillig. Natürlich werde ich dir oft schreiben, Anna. Ich umarme dich, deine Eva. Mom an Anna. Berlin, den 3.11.75. Liebes Töchterchen, habe mich sehr über dein Telegramm gefreut. Bin doch immer in Sorge. Als heute Morgen Frau Kluge zum Saubermachen kam, habe ich sie erst einmal in deine Wohnung abkommandiert und bin selber mitgegangen, um nach dem Rechten zu sehen. Wenn ich dir alles nachschicken würde, was du meiner Meinung nach vergessen hast, müsste ich wohl einen Möbelwagen bestellen. Du bist mit dem dünnen Mantel losgefahren. Es ist November. Man muss seine Kleider auch mal wechseln. Dann haben Frau Kluge und ich deine Wohnung geputzt und auch die Gardinen abgenommen. Nächste Woche hängt sie gewaschen wieder auf. Beim Nachhausegehen traf ich deine Nachbarin. Ich habe ihr erst einmal ein bisschen über deine Arbeit am Theater in Prenzlau erzählt. Sie hatte nämlich keine Ahnung, wo du abgeblieben bist. Anna, ich finde, dass du dich um ein freundliches Verhältnis zu deinen Nachbarn bemühen solltest, auch wenn sie nicht dein Stil und Spießer sind. Sie werden dich sonst hochmütig finden und nicht ganz zu Unrecht. Man sollte im Leben etwas Bescheidenheit lernen. Ein bisschen nachbarschaftliches Zusammenleben kann auch für dich nur von Nutzen sein. Du weißt, dass auch ich ein offenes Haus führe und viel Besuch habe, aber bei dir, weil du eine alleinstehende junge Frau bist, sehen die Leute das mit anderen Augen. Natürlich sind sie Spießer und auch damit musst du dich in irgendeiner Form arrangieren. Auf der Straße habe ich auch gleich Alex getroffen. Er sagte, dass er eigentlich einen ganz guten Eindruck von dem Oberspielleiter Rolf oder Lutz Günzel oder Kunzel oder so ähnlich hat. Und ihr euch ja alle schon von der Volksbühne kennt. Am 15. fahre ich nach Wien und danach nach Alt-Aussee, wie immer. Bitte mach mir bis dahin eine Liste mit all deinen Wünschen. Ich hoffe, du hast alle Dankesbriefe geschrieben für die letzten Geschenke von den Wiener Freunden. Falls nicht, tue das bitte umgehend. Ich halte dir die Daumen. Sei vernünftig, übernimm dich nicht. Vergiss nicht zu essen. Lots of love, Mom. Alex an Anna. Berlin, den 5.11.75. Liebes Annalieschen, ich hoffe, du bist gut in Prenzlau angekommen. Der Schock der Provinz war nicht zu groß und deine ersten Begegnungen mit den Schauspielern und Kollegen erfolgreich. Auch du, Lieschen, musst jetzt eine Rolle spielen. Als Anordner oder wenigstens Ordner. Schauspieler sind eine Horde Affen, die dressiert werden wollen und die wissen müssen, wer der Herr ist und dass er eine Peitsche in der Hand hält. Ich will dir keine Angst machen, aber aus der Höhe meiner Kulissenschieberperspektive sage ich dir, ein bisschen Skandal und Herumschreien gehören schon dazu. Wie sind denn die anderen so? Lutz wird doch hoffentlich ein wenig die Hand über dich halten. Lieschen, ich hoffe, du hast die Kraft, die du brauchst, um eine Theaterinszenierung durchzustehen und findest die Konzentration, die dazu nötig ist und denkst nicht dauernd an diesen grässlichen Leon. Du weißt, dass ich ihn grässlich finde. Er macht nämlich alle Frauen unglücklich, ist ein Nichtsnutz, ein Angeber, ein Möchtegern-Dandy und ein Provinz-Don Juan. Er hat unser Leben in der Einsiedelei völlig durcheinander gebracht. Wie konntest du denn bloß auf den hereinfallen? Ich spreche nicht aus Eifersucht. Wir haben mit Eva unsere zärtliche Freundschaft erfunden, um die uns alle beneiden und das ist gut so. Du kannst ansonsten so viele Männer haben, wie du willst, aber nicht diesen grässlichen Leon. Der passt nicht zu dir, nicht zu uns. Er gehört einfach nicht zu uns und besonders nicht zu dir. Weißt du, Lieschen, ich habe mich schon immer gefragt, warum bei euch Frauen die Herzensangelegenheiten so schamlos im Zentrum eures Lebens stehen. Jedenfalls bei Eva und dir habe ich das so beobachtet, als ob ihr an das Leben nur die einzige Frage stellt, wer liebt mich? Habt ihr keine anderen Fragen? Solche, wie wir Philosophen sie uns stellen. Besonders wir vier im Espresso, die drei Peter und ich. Einer von uns muss immer den Tisch verlassen aus Protest, weil der andere wieder einmal eine völlig unhaltbare Meinung von sich gegeben hat, zu idealistisch oder zu materialistisch. Dann muss er aufstehen und sich an einen anderen Tisch setzen, wo nicht Philosophen sitzen, die alles schon viel weniger ernst nehmen. Aber da wir den ganzen Tag sowieso da versitzen, vermischen sich die Tische bald wieder und richtig ernst nehmen wir ja schon lange nichts mehr. Und da auch sonst wie immer nichts passiert, kann ich dir jedenfalls bestätigen, dass Anna in Prenzlau mindestens 2 Tage Gesprächsthema war. Sogar die Kellnerin hat gefragt, wo die kleine Schwarze ist, nachdem du eine Woche schon nicht mehr erschienen warst. Und Eva Maria ist schrecklich traurig. Bitte vergiss die Bernarda-Proben nicht. Ich rufe dich in den nächsten Tagen an oder schicke Telegramm wegen Termin. Wir treffen uns wie immer in meiner Wohnung und ich hoffe, dass sich alle gut vorbereitet haben. Ich finde übrigens, es darf für uns gar nicht weiter wichtig sein, ob wir das Stück nun tatsächlich aufführen werden oder nicht, obwohl ja einige darauf drängen. Jedenfalls ist unser Off-Theater-Stadtgespräch, das kann ich dir versichern. Dauernd fragen mich die Leute, ob das stimmt, dass wir einen Lorca im Zimmer aufführen und alle wollen plötzlich mitmachen, aber ich gebe ihnen kühl zu verstehen, dass ihr Interesse ein bisschen spät kommt. Heinrich allerdings sucht noch 1 bis 2 Leute für Bühnenbild und Kostüm, da er selbst überlastet ist, weil er sich auf ein Ausstellungsabenteuer im VEB Elektrokohle eingelassen hat. Ich kann nur hoffen, dass das nicht allzu schief gehen wird. Morgen oder übermorgen werde ich auch noch einmal bei deiner Mutter vorbeigehen, bevor sie nach Wien fährt. Neulich habe ich sie auf der Straße getroffen und sie hat mich gleich gefragt, was sie mir aus Wien mitbringen soll, welche Bücher und so weiter. Das finde ich sehr nett von ihr. So, mein Lieschen, es grüßt dich, Alex. PS, eben im Radio gehört Franco abgekratzt, wo er doch gerade noch die DDR anerkannt hat. Anna an Leon. Donnerstag. Ich schreibe dir schon wieder, Liebster, obwohl ich dir ja eben erst geschrieben habe und eigentlich auch furchtbar viel zu tun hätte in Sachen des Furchtsamen. Aber ich habe einen großen Sehnsuchtsanfall gerade und kann mich nur beruhigen, wenn ich dir schreibe, nur in diesem Moment jetzt. Wenn ich die Worte suche und sie auf das Papier schreibe, wenn ich dich suche und mich dabei finde. Aber die Ruhe hält nur so lange an, bis ich den Brief zum Kasten bringe und ihn einwerfe und vielleicht noch ein paar Stunden danach, solange wie ich denke, dass der Brief unterwegs ist. Aber dann weiß ich nicht mehr, wo und wann unterwegs ist und die Unruhe und Sehnsucht fängt gleich wieder an. Das Warten, die Antwort zu bekommen, alles schnell zu hören, was ich mir von dir zu hören wünsche, dass du mich liebst und willst und schön findest und was und wie du mich liebst und willst und schön findest. Wenigstens muss ich deine Schrift bald wiedersehen, das Einzige, was mir jetzt noch von dir geblieben ist, Abdruck und Enthüllung deines Körpers und deiner Seele, nach denen ich mich so sehr sehne, die ich will und liebe. Schreibe mir bald wieder, nur damit ich deine Schrift wiedersehen kann. Und es ist auch ganz egal übrigens, was in deinem Brief steht. Schicke mir auch einmal eine Zeichnung. Sieh in den Spiegel und zeichne dich. Wirf die Zeichnung ausnahmsweise bitte nicht in den Papierkorb, sondern stecke sie in einen Briefumschlag und schicke sie mir nach Prenzlau in die Straße der Völkerfreundschaft. Am besten wäre es ja, wenn ich jetzt in einen Sinnes- und Seelenwinterschlaf verfallen könnte. Während mein Geist weiterarbeitet oder vielmehr mein praktischer Verstand, denn wo nämlich im Theater die Kunst steckt, das habe ich bis jetzt noch nicht herausfinden können. Ich müsste mich konzentrieren auf den Furchtsamen, die Schauspieler, das Theater. Als ich noch zu Hause saß oder unter dem Baum in der Einsiedelei, als ich noch allein war mit meinem Manuskript, hatte ich mir so viel ausgedacht, aber jetzt hier sieht alles ganz anders aus, als ich es mir in meinem Kopf vorgestellt habe. Daran kann ich mich schwer gewöhnen. Ich liebe dich, Leon. Anna. Anna an Alex. Prenzlau, 7.11. Lieber Alex, würdest du bitte aufhören, Leon den grässlichen Leon zu nennen? Bitte führe dich nicht als mein Papa auf. Wenn du meine Mutter besuchst, könnt ihr euch gerne gemeinsam Sorgen über mich machen, aber verschont mich bitte mit euren Ratschlägen. Dass du mir viele Männer zugestehst, finde ich sehr nett von dir und ich werde dein Angebot großzügig ausnützen, danke. Aber auch diese Bemerkung finde ich ziemlich unpassend. Genauso wie deine Beobachtung, mein Leben würde angeblich nur um die Frage, wer liebt mich, kreisen. Wollen wir uns gegenseitig vorzählen und vorhalten, wer wie viele Männer oder Frauen hatte? als ob wir nicht beide wüssten, was für ein trauriger Wettbewerb das ist. Wir nehmen uns diese Freiheiten, weil wir keine anderen haben. Darin sind wir eine Art Spiegelwelt zu Bernarda Albershaus. Das haben wir übrigens oft genug auf den Proben gesagt, denn wir leben in einer ähnlichen Starre und ewigen Sehnsucht und Hoffnung nach draußen. Oder nicht? Alex, dafür, dass du Eva und mir diese zärtliche Freundschaft beigebracht hast, verdienst du sehr viele vaterländische und ausländische Orden. Und du kannst mir auch glauben, dass ich unsere Nächte jetzt vermisse und wie du uns dann zum Einschlafen Materialismus und Imperiokritizismus vorliest. Alex, lass doch einfach alles, wie es ist und gib mir keine Ratschläge, sei nicht eifersüchtig und lass mich bitte einfach eine Weile in Ruhe. Natürlich werde ich versuchen, immer zu den Bernarda-Proben zu kommen. Aber das geht jetzt erst einmal nur am Wochenende. Wir sehen uns also am Samstag. Lieschen. Ilana an Anna. Riga, den 20.10.75. Liebe Anna, wir reisen übermorgen aus. Ich melde mich dann wieder. Einen letzten Gruß aus Riga sendet dir Ilana mit Avi und Menachem Mendel. Anna an Eva. Prenzlau, 8.11. Liebe Eva, wenn du mich sehen würdest, da stehe ich inmitten von lauter Leuten, die ich gar nicht kenne und die mich nicht kennen. Die sehen mich an und wollen von mir wissen, wie es gehen soll und was tun. Von mir wollen sie das wissen. Ich hatte ja auch gedacht, dass ich irgendwie mit Lutz zusammenarbeiten würde, aber davon kann gar keine Rede sein. Er muss ja seine Oberspielleiterrolle spielen. Er hatte mich immerhin unterstützt, das Stück als Weihnachtsmärchen, was es ja nicht ist, durchzukriegen und die Leitung zu überzeugen, dass man ja auch nicht immer die Schneekönigin spielen muss. Unser liebster Alex hatte mir den Furchtsamen ausgegraben, ein ganz frühes Stück des Wiener Volkstheaters. Sie haben dem zugestimmt, obwohl unsere Meinungen schon bei der ersten Besprechung völlig auseinandergingen, wie man etwas für Kinder aufführen soll und kann. Denn mit der Bühnenbildnerin habe ich besprochen, dass wir das Ende in einem offenen Schluss, je nach Laune der Kinder und des Abends, arrangieren wollen. Mit ihr zusammen tobe ich mich manchmal in der Fantasie aus. Wir wirbeln das Stück sozusagen in der Luft herum, auf unseren Spaziergängen um den See. Man kann aber nicht wirklich einen vollen Kreis um den See herumziehen, weil der Weg am Ende plötzlich verwachsen und dornig ist. Dann muss man wieder umkehren. Und wir gehen in dem kalten Herbstwind, mit Blick auf die flache Provinzstadt, nur in der Mitte der Stadt erhebt sich ein Berg, das ist der Dom, wenn er auch fast völlig zerstört ist, wie alles in diesem Land, in das unsere bescheuerten Eltern glaubten, unbedingt zurückkehren zu müssen. In diesen Scherbenhaufen, in dem sie sich doch bloß alles aufgerissen und wehgetan haben. Ich nehme an, du weißt, dass Stefans Mutter im Regierungskrankenhaus aus dem Fenster gesprungen ist. Deine Eltern haben sie doch ganz gut gekannt, glaube ich, noch aus Leeds während des Krieges. Stefan hat mir erzählt, dass sie fast noch ein Kind war, als sie mit einem der letzten Transporte von jüdischen Kindern und Jugendlichen in einem Ruderboot von Holland nach England kam. Und nun war sie gerade 51 Jahre alt. Als ich neulich einmal mit Leon auf dem Friedhof in Weißensee spazieren gegangen bin, da haben wir plötzlich vor so einer riesigen, pompösen Familiengruft gestanden. Familie Rothmann. Und unter all den Namen war sogar ihra schon eingraviert. Es war, als sei sie wieder in ihre Berliner Großbürgerfamilie zurückgekehrt. Eva, es ist jetzt schon sehr spät in der Nacht. Morgen früh muss ich mich als erstes mit dem Dramaturgen treffen. Dann geht das Theater weiter. Der Dramaturg heißt übrigens Jörg Kratz, Sieg. Und wir verstehen uns überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, er will mir überhaupt nur beweisen, dass ich es zur Regisseurin sowieso nicht schaffe und dass ich mir erst einmal meine Berliner Klickenüberheblichkeit abschminken soll. Am Anfang haben wir uns noch manchmal unterhalten. Er hat was von sich und seiner Familie und seinen Eltern aus der Lausitz erzählt, gegen deren Willen er zum Theater gegangen ist. Und von der Lausitz spricht er überhaupt dauernd, im Guten und im Bösen, mit echten Heimatgefühlen. Ich wollte ihm einmal fast sagen, dass ich jüdisch bin und solche Gefühle nicht kenne. Aber dann wusste ich einmal wieder nicht, wie ich es herauskriegen soll. Und ich habe es lieber für mich behalten. Das ist doch immer ein so schrecklicher Moment, weißt ja. Obwohl es schon so spät ist, lärmt es noch von unten aus der Kneipe. Vor 2 Uhr nachts. Da schreibe ich meine Briefe oder zeichne. Und es tauchen dann plötzlich auch wieder Gedanken auf, die schon in der Geschäftigkeit des Theaterbetriebs untergegangen waren. Zum Theater und zu unserem Leben und was wir tun sollten oder müssten, damit wir es nicht ganz verfehlen und nicht aus dem Fenster springen müssen, wie Stefans Mutter. Über der Wunde an Leons Fuß klebt ein großes Pflaster, das er jeden Tag wechseln muss. ich frage ihn natürlich nicht aus nach dieser Sache und er sagt auch nichts. Ich bin verliebt und liebe ihn, was soll ich da machen? Liebe Eva, bis bald, deine Anna. Schaffst du es zu den Bernarder-Proben? Leon an Anna. Sehr spät. Du weißt nicht mehr, wie ich aussehe, Anna? Also wollte ich dir ein Bild mitschicken, bin extra zum Bode-Museum gefahren. Aber natürlich hatten sie keine Postkarte vom Doryphorus, von dem du meinst, ich würde ihm ähneln. Dafür ist mir der Satz von einem ganz dummen Schriftsteller ins Auge gesprungen. Für den Liebenden ist die Abwesenheit die allersicherste, die allerlebendigste, die wirksamste, die unzerstörbarste aller Gegenwarten und die treueste. Sagt, wie gesagt, der Schriftsteller, habe ich gelesen. Nun hat der Birnbaum auch die letzten beiden Birnen abgeworfen, die anderen haben die Arbeiter schon zu ihren Stullen in den Pausen aufgegessen. Aber nun ist alles herunter, Blätter, Birnen, immerfort dein Leon. Anna an Mam. 9.11. Liebe Mam, anbei noch schnell die Liste für Bücher, Schallplatten, Strumpfhosen, Zigaretten und Kugelschreiber. Hoffentlich habt ihr in Altaussee einigermaßen schönes Wetter und ihr müsst die Weltlage nicht immer drinnen im Gasthaus besprechen, sondern lieber am Altaussee oder wie der See heißt. Ich habe zwar nur den dünnen Mantel hier, aber dafür mehrere Pullover und ich komme ja öfters nach Berlin zurück und kann wechseln. Bitte macht dir keine Sorgen, dass ich erfriere. Vielen Dank, dass ihr in meiner Wohnung aufgeräumt habt. Das war vollkommen überflüssig. Mich meinen Nachbarn gegenüber wohl zu verhalten, ist auch sinnlos. Die Energie, die ich für die Anpassung ausgeben würde, kann ich anderswo brauchen. Grüße alle Freunde in Wien, sehr lieb von mir. Sollen wieder nach Berlin kommen, damit ich sie auch sehen kann. Ich habe eine Karte von Ilana aus Riga bekommen. Sie reist aus. Hast du Neuigkeiten aus Moskau? Mit der Arbeit geht es so. Ich muss mich erst daran gewöhnen, so viel gleichzeitig machen zu müssen. Alles Liebe, Anna. Anna an Leon. Mittwoch. Liebster, den Satz von dem dummen Schriftsteller möchte ich wirklich nicht noch einmal hören. Das ist vollkommener großer Quatsch und Blödsinn. Gerade gut für einen Roman. Ich jedenfalls wünsche mir Anwesenheit und Gegenwart. Und was wünschst du dir? Bitte sei mir nicht abwesend und nicht entfernt. Bitte schreib mir. Bitte erzähl und rede mit mir. Bitte höre mir auch zu. Bitte schweige und verstumme nicht. Bitte bestrafe mich nie mit deinem Stummsein. Denn wenn du dich abwenden und verstummen würdest, könntest du mich auch gleich schlagen. Bitte warte auf mich und umarme mich mit deinen armen Beinen und mit deiner Seele. Und bitte halte mich nicht für eine Versagerin, wenn ich hier vielleicht scheitere. Obwohl es jetzt gerade erst losgeht. Und ich werde es schon schaffen, bloß wie. Und bitte würdest du mir meine Schuhe von der flinken Jette am Alexanderplatz abholen? Geh bitte hin und sage, ich möchte die Schuhe meiner Geliebten abholen. Ihr Name ist Anna, der Abholzettel ist leider verloren gegangen. Aber deine Geliebte braucht die Schuhe gerade jetzt, wo sie immer unterwegs ist, dringend. Und bitte hole mich am Samstag vom Bahnhof ab, 17.25 Uhr, Anna. Eva an Anna. Meiningen, 12.11.75. Meine liebe Anna, nein, zu den Bernarder-Proben kann ich jedenfalls im Moment nicht kommen. Ich muss ständig ins Theater wegen irgendwelcher Kleinigkeiten. Obwohl ich in dieser Spielzeit kaum was Anständiges zu spielen bekomme. Und das macht mich natürlich traurig. Ich komme mir so oft vollkommen überflüssig und fremd vor. Ich kann ja auch eigentlich mit gar niemandem sprechen. Mir hört sowieso keiner zu. Alle erzählen immer dasselbe von ihren Familien und Welten, die mir fern erscheinen. Und es ist mir, als hätte ich schon lange nichts Zusammenhängendes mehr erzählt. Klaus ist lieb, aber leider ist er blond. Wenn Klaus vorbeikommt, kocht er mir was Schönes und hinterher wäscht er auch ab. Manchmal räumt er mir sogar das ganze Zimmer auf, danach sieht es etwas blond aus. Manchmal sagt er mir ein russisches Gedicht auf und manchmal schlafen wir miteinander und bleiben uns trotzdem fremd. Anna, ihr müsst unbedingt Bernarder weiterproben, ich wäre so gern dabei. Es ist so wichtig, dass wir etwas zusammen arbeiten, denn wir müssen auch einmal Dinge nach unserem Maß tun und uns nicht weiter immer nur beugen und alles runterschlucken, bis wir schließlich genauso eingesperrt unter Staat leben wie in Bernarders Haus. Stefans arme Mutter hat einmal gesagt, Exile is no return. Daran habe ich sofort denken müssen, als ich das gehört habe, dass sie aus dem Fenster gesprungen ist. Wir haben sie damals draußen in Biesdorf besucht und in ihrem Garten gesessen, mit meiner Mutter und meinem Onkel aus Südafrika, der mit ihnen zusammen in Leeds gewesen war. Und da hat sie diesen Satz gesagt, beziehungsweise aus einem Buch vorgelesen. Dann aber wurde selbstverständlich über das Thema nicht weitergesprochen. Ich glaube, unsere Eltern sind in Wirklichkeit nie aus ihrem Exil zurückgekehrt. Und alles, was sie sich eingeredet haben über Neuaufbau und Neubeginn in der alten Heimat, war ein einziger Selbstbetrug. Ich habe oft gehört, dass die Rabbiner nach der Vertreibung der Juden aus Spanien eine Rückkehr in dieses Land für alle Zeiten verboten haben. Und diese Entscheidung finde ich einleuchtend und vernünftig. Wenn die Goy, wie so oft, glauben, sich unbedingt von uns trennen zu müssen, ist diese Trennung dann immer gewaltsam und irreparabel. Und beide, die Juden und die Goy, gehen aus dieser Trennung verstümmelt hervor. Eine Verstümmelung mag nach 500 Jahren etwas weniger schmerzen, aber heilen können Verstümmelungen nicht. Das abgehackte Bein wächst ja bekanntlich nicht nach. Meine Mutter hat tausendmal erzählt, wie sie nach Berlin in die Wohnung ihrer Eltern zurückgekommen ist. Die Eltern waren vergast worden und in der Wohnung sitzen widerliche Deutsche und behaupten, alles gehöre ihnen. Die Wohnung, die Möbel, alles, was ihren Eltern gehört hatte. Sie haben sie aus ihren eigenen Wohnungen rausgeschmissen, die widerlichen Deutschen. Und seitdem ist meine Mutter so cholerisch und mein Vater, bei dem es ähnlich war, ist ganz und gar versteinert. Wenn du wüsstest, wie schrecklich das für mich ist, dass sich meine Mutter immer so verrückt aufführt. Ich bin inzwischen selbst diese schreckliche Mischung aus cholerisch und versteinert. Und mein Vater und meine Mutter sprechen ja schon seit 10 Jahren nicht mehr miteinander. Ach Anna, ich möchte dich jetzt so gerne sehen. Ich habe dir noch so viel zu erzählen und ich möchte hören, was du sagst. Wie du das machst, dass du immer so schrecklich verliebt bist, weiß ich wirklich nicht. Aber ich wünsche dir Glück, deine Eva. Leon an Anna. 20.30 Uhr, Anna, meine Liebste. Berlin ist ja so groß und du bist so klein. Ich wollte pünktlich am Bahnhof sein und ich war pünktlich am Bahnhof. Aber ich habe dich nicht gefunden. Haben wir uns etwa verpasst? Dabei hatte ich sogar die abgeholten Schuhe von der flinken Jette mit. Da stehen sie jetzt auf dem Tisch. Und ich hatte es auch ganz laut gesagt bei der flinken Jette, dass die Schuhe von Anna sind und Anna meine Geliebte ist. Ich habe die vielleicht angebrüllt, damit das klar ist. Dann bin ich bei dir vorbeigefahren und habe bei dir geklopft. Es kam mir so vor, als ob ich drinnen Stimmen gehört hätte. Da wollte ich lieber nicht reinkommen und habe nicht weiter geklopft. Ich hoffe jetzt, dass du zum Schlafen zu mir kommst und lege dir den Brief auf den Tisch. Wozu habe ich dir denn den Schlüssel gegeben? Ich muss jetzt noch mal weg und es kann auch spät werden. Wenn ich wiederkomme, werde ich kein Licht anmachen und hoffen, dass du in meinem Bett liegst. Dann will ich dich nur streicheln und du sollst mich festhalten. Anna, halte mich fest, guck dir jetzt mal den Birnbaum an. Leon. Anna an Leon. 9:45. Liebster, den Birnbaum im Hof habe ich mir angesehen, jammervoll. Genauso jämmerlich fühle ich mich auch. Ich habe mich so abgehetzt vom Theater zum Zug. Bin gerade noch aufgesprungen, lebensgefährlich, aber du warst nicht am Bahnhof. Da bin ich in meine Wohnung gegangen und kaum war ich zur Tür rein, kamen tatsächlich Klaus und Thomas und Sander vorbei. Wir haben in der Küche gesessen und ich habe das Klopfen nicht gehört. Dann sind sie in die Volksbühne weitergezogen, aber ich habe ein Taxi genommen und bin hergefahren. Aber wo bist du denn? Du wusstest doch, dass ich heute komme. Warum machst du das, Leon? Ich fühle mich hier nicht zu Hause, wenn du nicht da bist. Auch wenn es geheizt ist und ich mir gerade noch einen Tee gemacht und mich aufs Bett gelegt habe. Sogar meine eigenen Bilder kommen mir hier fremd vor. Leon, weißt du übrigens, wenn ich sie gerade so ansehe, finde ich, das sind die besten Bilder, die ich je gemalt habe. Habe sie dir geschenkt. Wenn ich einen liebe, will ich ihm nämlich gleich alles hintragen und alles verschenken. Gleich so viel Überschwang, Anna, sagt meine Mutter immer. Und diese Aufregung. Bist du etwa nicht mehr aufgeregt? Sag's nur. Vielleicht waren wir immer zu hastig und zu hitzig. Immer wie beim ersten oder letzten Mal. Werde jetzt runtergehen, eine Runde drehen, bei deiner Mutter oder bei Alan und Grille vorbeigehen. Vielleicht bist du dann später schon zurückgekehrt. Später. 22.30 Uhr. Bist immer noch nicht da. Fahre jetzt zu meiner Mutter. Alan und Grille sagten, sie hätten dich heute Vormittag gesehen, mit Tini. Deine Mutter war damit beschäftigt, Ordnung zu machen. Dein Bruder saß auf dem grünen Sofa unter den Seerosen von Monet. Ich habe, wie wahrscheinlich alle Menschen, eine Art Angst vor ihm oder zumindest Scheu, ihn anzusehen oder gar anzusprechen. Deine Mutter aber sagt einfach, red nicht so einen Quatsch, wisch dir lieber den Mund ab oder sowas. Er hatte einen Teller mit belegten Broten, einer geviertelten Tomate, einem geachtelten Apfel und ein paar Weintrauben, die er gerade durchzählte, vor sich. Und dann hat er Tag gesagt. Und ich habe auch Tag gesagt. Und deine Mutter bot mir auch Apfel, Tomate und Weintrauben an. Aber ich wollte ja bloß wissen, ob sie weiß, wo du bist. Natürlich wusste sie es nicht. In deiner Wohnung fühle ich mich jetzt wie bestellt und nicht abgeholt. passe gar nicht in deine Einrichtung, glaube ich, wo alles so auserlesen ist. Wie kann man nur so einen guten Geschmack haben, Leon? Wo alle diese schönen und wertvollen Dinge finden in dieser hässlichen Stadt. Die Galeevase, die da vor mir steht. Mit dem Immortellenstrauß, den wir in der Einsiedelei gepflückt haben. Die Beckmann-Zeichnung und der Van der Velde-Schreibtisch. Ich weiß, dass das deine Geheimnisse sind und du darüber nicht weiter reden magst, wo es herkommt und wo es hingeht. Aber ich habe es sowieso schon begriffen. Die Herr Horn-Connection. Ist ja auch gut so. Ich meine, ich finde das gut so. Warum schreibe ich dir jetzt diesen Brief? Und warum bist du nicht da? Habe ich vielleicht was Falsches gesagt? Getan? Bist du mir wegen irgendetwas böse? Liebst du mich nicht mehr? Wo bist du und was tust du gerade in dem großen Berlin? Jetzt gehe ich also, Anna. Alex an Eva. Berlin, 15.11. Liebe Eva, euch geht es immer schlecht, Anna und dir. Aber auch mir geht es manchmal schlecht. Kannst du dir das vorstellen? Ihr sagt immer, ich sei euer Kind, aber mir scheint eher, ich sei euer Vater, der sich keine Schwäche leisten darf. Und ehrlich gesagt, manchmal habe ich das satt. Ich habe sogar manchmal satt, euer treuer Freund zu sein, dem man alles zumuten darf und der sich nicht zu beklagen hat. Und ich, wie fühle ich mich eigentlich? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Ihr rennt euren Provinzlehrern und Provinz-Don Juans nach und fantasiert euch Liebesromane zurecht. Provinzromane. Ihr könnt ja so viel rumfantasieren, wie ihr nur mögt, aber erwartet bitte nicht von mir, dass ich das auch noch ernst nehme. Ihr fehlt mir. Ich sehe mich auf der Straße immer nach meinen beiden schwarzen Schönheiten um. Seid aber nie da. Seid so weit weg. Wo ihr doch so klein seid und immer so viel Blödsinn macht, dass ich euch manchmal deswegen anschreien muss. Nachher gehe ich zu Thomas wegen der Bücher und dann gehen wir zusammen bei Heiner vorbei. Thomas hat ihm ein Stück gegeben, hat es tatsächlich gelesen und will nun mit mir darüber reden. Ich zittere ein bisschen davor, weil wir sonst nur in der Kantine rumalbern und nun auf einmal eine Begegnung als Kollegen. Ich hoffe, es geht alles in Ordnung wegen der eingetretenen Garderobe in der Theaterklause. Umarmung von Alex. Anlage 1, Brief an den Mitleser. Sehr geehrter Genosse Leser von der Stasi. Sie brauchen sich über unsere Aktivitäten nicht weiter zu beunruhigen. Das ist eine ganz harmlose Zusammenkunft von lauter Spinnern, die ein Theaterstück aufführen wollen. Die meisten von uns sind im engeren oder weiteren Sinne vom Theater und sie kennen uns sowieso, denn wir sind die, die immer in den Theaterkantinen rumhängen, in der Volksbühne oder im DT. Meistens aber in der Volksbühne, da wohnen wir nämlich näher dran. Das Stück, das wir ausgewählt haben, ist vom Kameraden Lorca, einem guten, wie ich Ihnen gleich versichern kann, ein republikanischer Spanier, der von den bösen Frankofaschisten gleich in den ersten Stunden des Bürgerkriegs erschossen worden ist. Das war vielleicht auch der Grund, warum wir das Lied »Spaniens Himmel breitet seine Sterne« immer schon vor der ersten Schulstunde singen mussten? Jedenfalls hat er auch das Stück »Doña Rosita bleibt ledig« geschrieben, das neulich von Ihnen fast verboten worden wäre, wenn Ihnen nicht noch rechtzeitig jemand eingeflüstert hätte, dass Lorca eben ein Guter war, auf der Seite der lieben Republik, und dass Sie kein Stück von ihm verbieten können, weil das die bösen Faschisten schon lange genug getan haben. Also, wie gesagt, alles ist völlig harmlos. Wir sitzen bloß und reden über dieses schreckliche Spanien und die armen Frauen, die immer nach Männern lechzen, was ja wirklich nicht unser Problem ist. Ich gehe davon aus, dass Sie über die immer verwirrten Herzensverhältnisse der Turnschuhbande genau Bescheid wissen. Aber wir kennen uns alle schon so lange untereinander und haben uns manchmal ein bisschen satt und sind deshalb immer froh, wenn mit Ihrer Genehmigung mal eine Praktikantin oder ein Praktikant aus Frankreich, Mexiko oder Japan auftaucht. Dafür danken wir Ihnen. Und nun möchte ich Ihnen noch etwas sagen. Ich bitte Sie, es sich gründlich zu überlegen, ob Sie etwas gegen uns unternehmen wollen, und zwar aus folgendem Grund. Die meisten von uns, oder mindestens viele, sind Prominenten- und Immigrantenkinder. Das heißt Kinder von Juden und Kommunisten. Unsere Eltern tragen fast alle die Medaille Kämpfer gegen den Faschismus. Meinem Onkel Hermann, der nur als Zeuge Jehovas in Buchenwald war, haben sie nicht einmal die Medaille Opfer des Faschismus gegönnt, das nebenbei. Wir sind, wie Sie ja sicher genau wissen, sehr vertratscht und verquatscht. Wir sitzen in den Theaterkantinen rum und im Espresso unter den Linden und wir kennen viele, viele Leute im Osten und auch im Westen. Das würde dumm aussehen, wenn dann im Spiegel stehen würde, dass sie die Kinder von prominenten Antifaschisten, jawohl, Sander ist die Nichte von Helene Weigel, belästigen oder schikanieren. Mit antifaschistischem Gruß, Alex Lothar. Ilana an Anna. Jerusalem, 12. Kislev, 5736. Anna, wir sind angekommen. Alles unfassbar. Brief folgt, wenn ich wieder zur Besinnung gekommen bin. Shalom Ubracha, Ilana, Avi und Menachem Mendel. Anna an Leon. Dienstag. Leon, das waren viel zu wenige Stunden am Sonntag. So wenige Stunden und dann schon wieder Bahnhof. Liebster, falls du es wissen willst, das ist mein Tag. Um 8 klingeln 2 Wecker und scheppern mich aus dem Schlaf. Wenn ich sie abgestellt habe, taste ich im Bett herum, um dich zu finden, strecke und sehne mich und suche und seufze ein paar Runden, aber finde dich doch nicht und muss ja auch aufstehen. Aber dann kommt das Zusammenreißen. Rein ins Theater. Und von diesem Moment an nur noch rennen, rasen, hetzen, diskutieren, erklären, schreien, rechtfertigen, verteidigen, organisieren, rumtelefonieren und dazwischen denke ich, wenn du mich sehen würdest, wie eine Erwachsene. Aber leider sehe ich mich nur immer selbst da herumfuchteln. Das ist ja das Problem, dass ich die ganze Zeit neben mir stehe und lache oder verzweifle. Du würdest natürlich alles spielend bewältigen, weil du ja für alles begabt bist. Weißt du, als ich neulich bei Alan und Krille vorbeigegangen bin, als du nicht zu Hause warst, haben sie mich gefragt, ob mir nicht irgendetwas an dir aufgefallen sei. Ich habe gesagt, dass mir alles an dir aufgefallen sei, wie schön und voller Grazie du bist, wie der Doryphoros von Polyklet aus dem Bode-Museum. Und dass sich dir überall die schönen und wertvollen Dinge schon entgegenstrecken, wenn du bloß am Horizont auftauchst. Mittagspause. Kantine. Setze mich allein an einen Tisch. Kratz, der eklige Dramaturg, der mich fertig machen will, sitzt demonstrativ mit dem harten Kern der Schauspieler an einem anderen Tisch. Und zu mir setzt sich nur, ebenfalls demonstrativ, Michi, der Bühnenbildassistent, der fälschlicherweise meine Marginalität zu einer Art Opposition stilisiert und auch Künstler werden will, wie wir alle. Wir haben schon manches vertraute Gespräch geführt. Und weil wir so eine Art Zutrauen zueinander gefunden hatten, habe ich ihm einmal mittags an unserem Tisch in der Kantine gestanden, dass ich jüdisch bin. Ich will das doch nicht immer wie ein Geheimnis mit mir rumtragen. Bloß wenn ich es sage, ist es falsch. Und wenn ich es nicht sage, ist es auch falsch. Es kam, wie es kommen musste. Mein Michi war ganz bestürzt, denn er hatte ja noch nie einen lebenden Juden gesehen, immer nur die toten Juden auf den Bildern, die Leichenberge aus Bergen-Belsen und den kleinen Jungen aus dem Warschauer Ghetto, der die Hände hebt. Und ich sitze da putzmunter und mampfe mein Essen in der Kantine. Gleich fühlte ich mich wieder so schlecht und überfordert, weil ich dachte, dass ich nun alles gleichzeitig darstellen muss, Königin Esther und den kleinen Jungen aus dem Ghetto, der die Hände hebt. Und den Staat Israel noch dazu. Dabei gelingt es mir doch noch nicht einmal, Anna zu sein, die ruhig einen Baum ansieht, geschweige denn einen Wald. Kannst du das verstehen, Leon? Ich würde dir gern alles erzählen und erklären. Dann immer weiter Hindernislauf im Theater. Die Abendprobe beschreibe ich dir gar nicht. Dann trotte ich nach Hause durch den kleinen Park, der, bevor er zum Adolf-Hitler-Park wurde, ein jüdischer Friedhof war. Im Bett wieder sehnen, seufzen, strecken und suchen und nicht einschlafen können. Herzrasen, Katastrophe, Tornado, Erdbeben und Sturmflut von Sehnsucht. Aber weißt du, Leon? Komisch. In dieser Naturkatastrophe fühle ich mich selbst plötzlich so gewaltig und groß und extraordinär und außernormal. Bis ich dann wieder in das kleine, banale, ordinäre Leben zurückgeschleudert werde, von dem man mir einreden will, das sei das Normale. Ich finde dich nicht, Liebster. Also gute Nacht, Anna. Mam an Anna. Altaussee, 17.11.75. Liebes Töchterchen. Das Tolle am Westen ist, man bringt den Film weg und am nächsten Tag holst du schon die Fotos ab. Da siehst du uns alle vor der Pension, wo wir wohnen. Du kannst dir denken, wie konsterniert wir alle über die Sache mit der UNO-Resolution sind. Der Zionismus ist eine Form des Rassismus und der rassischen Diskriminierung. Man kann's nicht fassen. Diese UNO-Resolution sind zwar bloß Papier, aber antisemitische Propaganda sind sie allemal. Bei der Menge arabischer Staaten, die in der UNO sitzen, ist das ja auch kein Wunder. Die westeuropäischen Länder stimmen gegen solche Resolutionen auch nur aus schlechtem Gewissen. Der Hass oder im besten Falle gleichgültige Antipathie Juden gegenüber gehört leider zum normalen Human Behavior. Die Idee vom auserwählten Volk scheint allen anderen Völkern unerträglich zu sein und ihren Hass auf ewige Zeiten anzustacheln. Jetzt toben sie ihn an Israel aus. Walter war so lieb, in Wien alle Bücher und Platten für euch zu besorgen und will eventuell im Dezember wieder nach Berlin und unbedingt auch nach Prenzlau kommen. Bitte beantrage ein Visum für ihn. Passnummer und alle anderen nötigen Informationen hast du noch vom letzten Mal, sagt er. Wir gehen hier spazieren und wandern oder sitzen diskutierend im Gasthaus. Was die Leute hinter unserem Rücken über uns reden, möchte ich lieber gar nicht wissen. Die Österreicher sind mindestens solche Spießer. Und noch viel größere Antisemiten als deine Nachbarn und alle restlichen Deutschen zusammengenommen, das kann ich dir nach gründlicher Kenntnis garantieren. Komischerweise fühle ich mich in Wien trotzdem wohler als in Berlin, weil ich hier meine alten Freunde habe und wir wahrscheinlich alle auch schrecklich österreichisch sind, jedenfalls teilweise. Mein Töchterchen, pass gut auf dich auf. Alle lassen herzlich grüßen. Wir haben gestern in Moskau angerufen. Nicht nur Ilana reist aus. Durch Helsinki bewegt sich dort vielleicht langsam wieder etwas. Hugs and kisses, Mom. Kratz an Anna. Prenzlau, den 16.11.75. Liebe Anna, ich möchte dich nur darauf hinweisen, dass es so wahrscheinlich nicht weitergeht. Du wirst ja selbst gemerkt haben, dass deine Position hier im Theater nicht gerade gefestigt ist. Weder bei den Schauspielern, denen du nicht klar machen kannst, was du eigentlich willst, noch beim Intendanten, der deine Konzeption vom Furchtsamen von Anfang an nicht überzeugend fand, noch bei den Kollegen der Werkstätten und der Technik, die überhaupt nicht wissen, wo es lang geht. Dein Gegähne bei der Betriebsversammlung war auch nicht gerade der Gipfel der Diplomatie. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, würde ich an deiner Stelle versuchen, mich ein bisschen besser zu kontrollieren. Vielleicht wäre es gut, wenn wir uns jeden Tag vor Beginn der Probe eine Stunde zusammensetzten, um alles genau abzustimmen, damit nicht weiter alles schief geht. Gruß, Jörg. Anna an Eva. Prenzlau, 17.11.75. Liebe Eva, ich habe schon versucht, überhaupt nicht in die Zeitung reinzusehen. Aber nun haben Sie sich hier nicht entblödet, eine Betriebsversammlung anzusetzen. Erst über alles Mögliche, Schnarch, und dann über aktuelle politische Probleme auf dem Niveau der Politinformation unserer gemeinsamen Schulzeit. Da wird herumgesülzt, als ob sich irgendjemand für irgendetwas, was auf der Welt jenseits von Prenzlau geschieht, auch nur im Entferntesten interessieren würde. Alle dösen vor sich hin oder malen Männchen aufs Papier. Aber komisch. Wenn darüber informiert wird, dass die UNO-Vollversammlung beschlossen hat, den Zionismus als Rassismus und Ideologie der Rassendiskriminierung zu verurteilen, wachen alle auf. Und der Vortragende erklärt uns, dass ja schon der Führer, jawohl der Führer, diesmal der des Weltproletariats, nämlich Lenin, den Zionismus auch schon als abscheuliche, unwiderruflich freiheitsfeindliche und reaktionäre Ideologie gegeißelt hat. Eva, du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Wut ich hatte. Wollte rumbrüllen, Arschlöcher, Schweine, Nazis. Habe aber bloß meinen Kopf eingezogen und immer weiter in mich hinein, den Kopf hängen lassen, habe fast geheult, wollte zu meiner Mom, wollte nach Hause, wenn ich wüsste, wo das ist. Und dann musste ich gähnen, habe gegähnt, den Mund aufgerissen, konnte mich nicht mehr halten vor Gähnen, eine Gähnorgie, und es fällt mir jetzt, wo ich das schreibe, ein, dass Baudelaire gesagt hat, gähnen heißt die Welt verschlucken. Wenn ich bloß wüsste, wie es hier weitergehen soll. Es ist, als ob sich das Blatt schon gewendet hätte. Es gibt immer mehr Streit mit diesem Kratz. Die Schauspieler warten ab, wer nun der Stärkere ist, ich oder er. Und ihr Instinkt sagt ihnen wohl, dass es mit mir nicht groß was werden wird. Sie sind lustlos und ich bin es leider auch schon. Du hast ja so recht, Eva, dass wir einmal etwas zusammen machen müssten. Eine Inszenierung, eine Arbeit unter Freunden, so wie unsere Bernarda. Aber nicht im Zimmer, nicht nur am Wochenende. Aber wie? Aber was? Aber wo? Wir haben immer noch diese schreckliche Sehnsucht nach stärker, größer, schöner, leidenschaftlicher, dunkler, wie du es damals in der Schule als Losung an die Tafel geschrieben hast. Und dann haben sie dich einen Tag aus der Schule ausgeschlossen, weißt du noch? Und ich habe am nächsten Tag alle Landschaften haben sich mit Blau erfüllt an die Tafel geschrieben und wurde auch für einen Tag aus der Schule ausgeschlossen. Bis am dritten Tag unsere liebe Sabine den kleinen Aufstand der Poesie mit »O interminable ennui de la plaine« zum Höhepunkt gebracht hat. Und dann wurden unsere Eltern in die Schule bestellt und es gab wenigstens mal richtigen Klassenkampf. Eva, wollen wir nicht lieber in das reaktionäre, rassistische Land, wo Erdbeeren mit Milchfliesen auswandern? Aus der großen Sowjetunion wandern sie doch auch alle in das kleine Land aus. Ich habe eine Karte von Ilana bekommen. Wir sind angekommen. Poststempel Jerusalem. Vielleicht gehören wir auch dorthin, Eva. Deine Anna. Wenn du dir die Nase operieren lässt, lass ich mich von dir scheiden. Anna an Kratz. Prenzlau, den 17.11.75. Lieber Jörg, bei der Versammlung habe ich gegähnt, weil ich nicht vor allen Leuten heulen wollte. Auch du konntest von Anfang an nichts mit meiner Konzeption anfangen und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir beide nicht viel miteinander anfangen können. Deine papahafte Zuwendung behalte doch bitte exklusiv deinen Kindern vor. Ich bitte dich, nicht mehr auf den Proben zu erscheinen, wenn du dich nicht zurückhalten kannst, mich dauernd vor den anderen klein zu machen. Ich werde dieses Stück auch notfalls alleine fertigbringen. Jedenfalls bin noch immer ich der Regisseur und nicht du. Gruß, Anna. Mischka an Anna. Moskau, 15.11.75. Maja Daragaja Djevotschka. Heute fährt eine Gelegenheit nach Berlin und ich will natürlich einen Brief mitgeben. Die Gelegenheit wird ihn samt den kandierten Mandeln und den Svetajewa-Gedichten bei Ilja und Walja abgeben, wie immer. Vor ein paar Tagen rief deine liebe Mutter mit allen Freunden aus Wien an, eine große Freude. Über das meiste kann man ja leider am Telefon nicht reden, aber sie erzählte mir auch von deiner Arbeit am Theater und auch von dem Mann, bei dem du jetzt wohnst. Sie war sich aber nicht ganz sicher, ob das ernst ist. Mein liebes Djewotschka, alles klingt unsicher, das Geld verdienen und auch dieser Freund. Ich will aber, dass du festere Verhältnisse findest. Warum kann er dich nicht heiraten? Bitte gib mir ausführlich Nachrichten über dich. Lass mich möglichst alles ganz genau wissen. Zum neuen Jahr kommst du doch auf jeden Fall. Nun, bei uns hier immer Sorgen, viel Trauriges zu erzählen, du verstehst schon, was ich meine. Ilana ist nach I ausgereist mit ihrem Mann und Kind. Am 27. fliegt Sascha ab, auch für immer, aber nicht nach I, sondern nach A. Fast jeden Tag verlässt uns irgendein Freund. Ich muss dir nicht sagen, wie traurig diese Abschiede sind. Immer Abschied, jeden Tag Abschied. Jetzt schreibe ich nur noch kurz die Liste der Besorgungen, die du bitte für mich und alle die Leute, die darauf warten, erledigst. Meine Gelegenheit fährt morgen um 9, jetzt ist es schon 2 Uhr nachts. Erstens Tapete 70 Meter, 50 oder 65 Zentimeter breit. Das beigelegte Muster wirst du wahrscheinlich nicht genauso finden können, aber etwas Ähnliches, also ohne Blümchen, Kritzel oder Sterncheneierschale oder Elfenbeinfarben. Zweitens eine Flasche Möbelpolitur, drittens Luftreiniger fürs Klo, viertens Schuheinlagen für meine Plattfüße, Größe 43,5, fünftens einige Dosen Haarspray, sechstens Brillengläser minus 6, siebtens Antibabypillen, so viel wie möglich. Dafür gibt es hier unendliche Nachfrage. Kannst du bitte durch deine Arztfreundin besorgen. Achtens Herzmittel und Blutdruckmittel, genaue Bezeichnungen und Zusammensetzungen auf beiliegenden Zetteln. Das Geld, das du dafür ausgibst, bekommst du hier sofort zurück, beziehungsweise Theaterkarten oder eventuell Abstecher nach Leningrad. Brauchst also gar nichts erst wechseln. Innige Grüße auch für deine liebe Mutter, Mischka. Eva und Alex an Anna. Berlin, Dienstag, Frühstück. Anna Lieschen. Also, da sitzen wir, Eva und ich, in meiner Wohnung. Ich habe gerade meine Morgendusche genommen. Eva trinkt schon ihren Kaffee und schmiert sich gerade Kirschkonfitüre auf die Schrippe. Und weil ich zuallererst geheizt habe, ist das Zimmer schon fuß- und schmuswarm. Und wir haben auch schon viermal die Arie Es blaut die Nacht gehört und sind also in Schwung. Und nun werden wir dir erzählen, was wir am vorigen Wochenende erlebt haben. Jetzt will Eva weiterschreiben, weil sie gerade ihre zweite Kirschkonfitürenschrippe aufgegessen hat. Anna, warum bist du denn am Wochenende nicht nach Berlin gekommen? In Meiningen fielen zwei Vorstellungen aus und plötzlich hatte ich frei. Ich bin sofort zum Bahnhof gestürzt und ab nach Berlin. Erst haben wir einen großen Spaziergang gemacht, davon später. Und abends bin ich für dich bei der Bernarda-Probe eingesprungen. Und danach kam das große Abenteuer. Plötzlich verkündete nämlich einer, er hätte gehört, dass in Prag der letzte Tango von Paris läuft. Und da es sowieso schon zu spät zum ins Bett gehen war, sind wir morgens direkt zum 7-Uhr-Flug nach Schönefeld rausgefahren. Im goldenen Prag hat's geregnet, wie wir dir auf der Karte mitgeteilt haben. Und auf keinem einzigen Kinoprogramm war der letzte Tango von Paris. Das äußerste Westliche war Spiel mir das Lied vom Tod. Und so haben wir den ganzen Tag rumgehangen. Von das eine Restaurant in das andere Restaurant, wie es bei Hauptmann heißt. Sind im Regen rumgelaufen und dann abends in das Kino in eine entfernte Vorstadt rausgefahren. Und weil es darin so schön geheizt war und wir inzwischen todmüde, sind wir alle in dem Moment, in dem die Lichter ausgingen, auf der Stelle eingeschlafen. Nur einmal hat unser nimmermüder Alex die schlafende Reihe wegen einer Sexszene aufgeweckt. Es gab aber überhaupt nichts Aufregendes zu sehen und wir haben gleich weitergeschlafen. So, Anna, und nun kommt das Wichtigste. Lieschen, und zwar das Allerwichtigste. Beim Frühstück und bis weit über Mittag hinaus hatten wir also im Slavia mit Blick auf die Moldau bei Rührei und Pepsi-Cola gesessen, wie schon in vielen Jahren vorher. Ich habe es Slivovitz getrunken, Alex. Und wieder gejammert und geklagt, wie lahm und lahmgelegt wir alle sind, dass wir ewig nur in Fantasien leben, wie nichtig und flüchtig unsere mittelmäßigen Lasterhaftigkeiten sind und wir doch immer noch vor Sehnsucht vergehen. Dass wir doch nicht unser ganzes Leben wie beim Kindergeburtstag sitzen könnten, schrecklich aufgeregt und gleichzeitig gelangweilt. Draußen ist die hässliche Gesellschaft der Verwachsenen, von der wir uns abgekoppelt haben, die wir verachten und der wir doch so wenig entgegenzusetzen haben. Obwohl wir uns dauernd gegenseitig zu Künstlern erklären, weil das sonst keiner tut. Und wenn wir uns gerade einmal nicht für Genies halten, verachten wir uns selber als Versager und Dilettanten, Sonderlinge und Marginale. Da sprachen wir zueinander, dass damit doch endlich mal Schluss sein soll. Jetzt einmal etwas geschehen muss und es einfach so nicht weitergehen kann. Und dann haben wir im Slavia bei Rührei und Pepsi-Cola und Slivovitz vormittags um 11, während es draußen in Strömen regnete, beschlossen, ein Buch herauszugeben. Eine Sammlung und Versammlung von allen unseren Werken, Dichtungen und Zeichnungen, Bildern und Aufsätzen und alles hervorzuholen, was in unseren Wohnungen und Schubladen verschimmelt. Es kritisch betrachten und bedenken, durchsehen und auswählen und was immer da herauskommen wird. Es ist das Einzige, was wir denen hier entgegenzusetzen haben. Eine freie, liebende Verbindung unter uns. So gründeten und stifteten wir das Album der Freunde. Und Slibowitz, Pepsi-Cola und Rührei flossen in Strömen. Anna, überlege bitte gleich mit, wem wir noch alles für das Album einladen. Und nun noch die Geschichte von unserem Ausflug. Nachdem ich nämlich Alex vom Bahnhof abgeholt hatte, sind wir gleich bis Birkenwerder rausgefahren, um ein bisschen spazieren zu gehen und in Ruhe sprechen zu können. Und plötzlich kamen wir in einen Ort, in dem nur ganz wenige Autos fuhren, sodass wir mitten auf der Straße gehen konnten. Und die Straßen waren ganz sauber und die Häuser auch. Sie hatten keine Zäune zwischen den Gärten. Und alle Leute, die uns entgegenkamen oder uns überholten, grüßten freundlich. Wir grüßten natürlich auch freundlich zurück. Jeder grüßte uns und wir grüßten jeden. Und am Ende waren wir sogar etwas müde von dem vielen freundlich Grüßen und fragten uns, an was für einen Ort wir da eigentlich geraten waren, wo alles so verwandelt schien und wir uns selbst ein bisschen verwandelt hatten. Später am Abend sahen wir auf dem Stadtplan nach und es stellte sich heraus, es waren die Bodelschwingschen Anstalten, ein Dorf und Refugium für Irre, das es dort seit dem 19. Jahrhundert gibt. Wir hatten ja gleich gemerkt, dass da was nicht stimmte. Jetzt kommt nur noch die 120-kilometrige Umarmung von Eva und Alex. PS, in Schwerin haben sie Stella abgesetzt. Bosch und Heidemarie sind ganz verzweifelt. Provinzbriefe. Hörspiel von Barbara Honigmann. Nach ihrem Briefroman Alles, alles Liebe. Erster Teil. Sie hörten als Anna Claudia Vogt, Eva Anna Thalbach, Mam Angelika Domröse, Leon Peter Wilczynski, Alex Daniel Minetti sowie Anka Bayer, Davia Dannenberg, Kaspar Eichel, Uwe Fischer, Rainer Frank, Andreas Jungwirth, Volker Ranisch und Hilmar Tate. Ton Peter Kainz und Dietmar Rötzel. Schnitt Christiane Köhler. Regieassistenz Marc Ginzler. Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Südwestrundfunk 2000. Dramaturgie Hans-Burkhard Schlichting.